selbst zu genügen, ohne sich zu belügen, sich nur zum Vergnügen in sein Schicksal zu fügen, werde ich wieder mal üben, das klingt immer so leicht, aber den inneren Frieden haben nicht viele erreicht, weil man sich schnell vergleicht und fest daran glaubt, alle anderen tun sich leicht, mir wird nie was erlaubt, meine Selbstliebe verstaubt, auf der Suche nach jemand, hab mich verflucht, verkannt, in die Sehnsucht verrannt, den Weckruf verbannt, mich immer weiter vergraben, den Bruch nicht erkannt, vor gescheiterten Versagen, hörte keinen mehr klagen, nur meine eigenen Sorgen, Schönes blieb unter dem Leiden verborgen, ich weinte am Morgen, schleppte mich durch den Tag, weinte am Abend, bis ich dem Trubel erlag, über den Jubel erschrak, weil ich mich akzeptierte, es war lang, bis ich erwachte, der Schmerz kollabierte. Alles auf Anfang, wir beginnen von vorn, wir bauen auf Anklang und verlieren den Zorn. Alles auf Anfang, wir beginnen von vorn, worauf es uns ankam, haben wir endlich verloren. Alles auf Anfang, wir beginnen von vorn, wir bauen auf Anklang und verlieren den Zorn. Alles auf Anfang, wir beginnen von vorn, worauf es uns ankam, haben wir endlich verloren. Tausend Gedanken und Emotionen, die mein Sein erfüllen. Jeder Schritt vorwärts, wieder Vergangenheiten durchwühlen. Alte Bilder ansehen, genießen, verdrehen. Versuch jeden Tag aufs Neue zu verstehen. Endlich kapieren, an was es wirklich lag. Wo ist der Knopf? Mein Pushback zu Restart. Ich brauch einen Neuanfang und nicht schon wieder einen Backrun. Jetzt reicht's bis hierhin und kein Spiel weiter. Verbrenn die alten Bilder und dunkelgrauen Geister. Neue Spiele, neue Liebe, ein neuer Writer. Ich setz mein altes Leben Schachmatt. Jetzt nehm ich die Zügel in die Hand, schreib mir neue Lieder, Songs und Rhymes. Hat nur Backauf und kein Backup. Klappe zu und Action. Alles auf Anfang. Alles auf Anfang, wir beginnen von vorn. Wir bauen auf Anklang und verlieren den Zorn. Alles auf Anfang, wir beginnen von vorn. Worauf es uns ankam, haben wir endlich verloren. Alles auf Anfang, wir beginnen von vorn. Wir bauen auf Anklang und verlieren den Zorn. Alles auf Anfang, wir beginnen von vorn. Worauf es uns ankam, haben wir endlich verloren. Wir stehen vor dem Nichts und das ist das Tolle. Endlich ist es vorüber. Alles, was ich mal wollte, wurde, was ich dann sollte. Das ist jetzt vorbei. Warf alles über Bord, für mich verletzt, doch frei. Ein bisschen entsetzt, wobei die Ruhe dominiert. Hatte keine Ahnung, dass der Sturm sich so verliert. Schmerz vor Wut kollabiert, einfach verschwindet. Das Sein sacht verbindet, eins Toughes überwindet. Ich schrei, lach und erblinde für die Sorgen des Lebens. Bemühende Angst vor dem Morgen, vergebens. Ich scheint plötzlich immun gegen die Angst vom Versagen. Den Stress zu genügen, was andere beklagen. Hab angefangen zu wagen, mein Mut wurde belohnt. Das Jammern und Plagen wurde somit entthront. Liebe verschont. Aber sollte mich der Drang verdammen, dann entsage ich den Ding, alles auf Anfang. Alles auf Anfang, wir beginnen von vorn. Wir bauen auf Anklang und verlieren den Zorn. Alles auf Anfang, wir beginnen von vorn. Worauf es uns ankam, haben wir endlich verloren. Alles auf Anfang, wir beginnen von vorn. Wir bauen auf Anklang und verlieren den Zorn. Alles auf Anfang, wir beginnen von vorn. Worauf es uns ankam, haben wir endlich verloren.